Warum sind Mannschaften aus Spanien, Deutschland und England in den internationalen Wettbewerben immer so gut? Und im Regelfall gewinnt eine dieser drei Länder, also ein Vertreter, eine Mannschaft dieser drei Länder, auch die Champions League. Warum ist das der Fall? Ja, richtig. Weil sie jede Woche gefordert werden. Das heißt, jede Woche haben die Mannschaften wie Real Madrid, Liverpool und Bayern München einen schweren Gegner, der ihnen alles abverlangt. Und wie deutlich das ist, kann man am Beispiel von Bayern München sehen. Bayern München wurde in der Saison 21-22, wie schon die Jahre davor, mit großem Abstand deutscher Meister. Und trotzdem haben sie in einem Cupspiel gegen Mönchengladbach, man glaubt es nicht, 5:0 verloren. Das ist also in diesem Konstrukt der Teams möglich, dass selbst eine Spitzenmannschaft deutlich verlieren kann. Also wird auch jede Spitzenmannschaft jede Woche gefordert und muss ihr Bestes geben. Durchschnitt ist dort nicht genug. Sonst wird man selbst als Spitzenmannschaft vielleicht einmal nicht Meister. Siehe zum Beispiel Liverpool, die zwar im Champions-League-Finale gestanden sind, aber nicht englischer Meister wurden. Ja, was hat das mit einem Verkaufsteam zu tun? Hier haben wir keine Meisterschaft. Oh doch, wir haben eine Meisterschaft. Und diese Meisterschaft spielen wir gegen uns selbst. Und die Meisterschaft heißt Disziplin. Disziplin ist ein Wort, das wir im Verkauf nicht ganz so gerne hören. Wir verlassen uns hier lieber auf unsere Kreativität. Und trotzdem ist Disziplin die Messlatte, über die wir springen müssen. Das glauben Sie nicht? Nun ein kleines Beispiel. Angenommen, Sie machen Telefonakquise zur Terminvereinbarung. Wie viele Telefonate müssen Sie führen, bis Sie bei einem Neukunden ein Qualitätsgespräch ausmachen können? Also mit der richtigen Person zum richtigen Thema ein Gespräch vor Ort führen dürfen. Das können in manchen Branchen 50, ja sogar 100 Telefonate sein. Wenn Sie nach 10 Telefonaten der Meinung sind, das bringt nichts, dann haben Sie keine Disziplin bewiesen. Sie werden auch nie, vielleicht niemals in Ihrem gesamten verkäuferischen Leben zu einem solchen Termin dann kommen. Weil der Termin kann halt auch beim 49. Telefonat erst realisiert werden. Also Disziplin ist ein wesentlicher Faktor. Der ist ja zumeist gekoppelt dann noch mit einem zweiten, mindestens genauso unangenehmen Faktor, nämlich der Ablehnung durch potenzielle Kunden. Ablehnung ist etwas, womit jeder Verkäufer, jede Verkäuferin jeden Tag leben muss, wenn er oder sie erfolgreich sein will. Warum? Nun, Sie werden wahrscheinlich keinen Marktanteil von 70-80% haben, wenn Sie 10% haben, vielleicht 20%. Ja, wenn Sie 20% Marktanteil haben, sind Sie ja schon sehr, sehr gut unterwegs. Sie sind wahrscheinlich unter den Top 3, wenn Sie nicht Marktführer sind. Und trotzdem, 4 von 5 Kundengesprächen, potenziellen Kunden, führen zu Ablehnungen. Wenn nur 20%, das heißt jeden 5. werden Sie wahrscheinlich gewinnen. Vielleicht entwickeln Sie sich weiter, traumhaft gut, auf jeden 4. Das heißt, 3 von 4 sind weiterhin Ablehnung. Und da lässt sich wiederum so schön anhand von Fußballergebnissen das zeigen, wie man damit umgehen kann. Robert Lewandowski wurde Torschützenkönig in der deutschen Bundesliga. Er hat sehr oft ins Tor getroffen. Aber ohne, dass ich die Statistik kenne, er hat viel häufiger nicht ins Tor getroffen. Seine Schüsse sind ganz einfach daneben gegangen. Er hat den Ball nicht ordentlich getroffen. Er ist vielleicht gar nicht an den Ball herangekommen. Oder er hat weit in den Himmel, in die Zuschauertribüne hineingeschossen. Und trotzdem wurde er Torschützenkönig. Er hat es also geschafft, mit diesen negativen Ergebnissen entsprechend umzugehen. Der Umgang mit negativen Ergebnissen wird natürlich sehr gut unterstützt von der Liebe zum eigenen Beruf. Wenn ich gerne Verkäufer bin, wenn ich es liebe, Verkäuferin zu sein, dann werde ich mich auch dem Thema stellen, was kann ich daraus lernen, dass drei Schüsse bei diesem Match daneben gegangen sind, dass ich bei zwei Flanken überhaupt nicht rangekommen bin. Das heißt, ich werde es analysieren. Ich werde versuchen, besser zu werden, meine Schusstechnik zu verbessern, sprich meine Argumente zu verbessern. Vielleicht auch trainieren, dass ich etwas schneller werde und die ein oder andere Flanke dann doch noch erlaufen kann. Das heißt, vielleicht häufiger beim Kunden bin, mit besseren Unterlagen beim Kunden bin, den Kunden dann besser überzeugen kann. Und dann? Dann mache ich es wie Robert Lewandowski. Er wird sich an kaum einen Schuss erinnern, der neben das Tor gegangen ist. Er wird sich immer an jene traumhaften Tore, vielleicht auch Hattricks erinnern, wo er getroffen hat und sich anhand dieser immer wiederum weiter zu motivieren. Das heißt, auch für jeden Verkäufer und jede Verkäuferin gilt, ja, analysieren, ja, verbessern, aber dann bitte zur Seite schieben und auf geht's zum nächsten Match, auf geht's zum nächsten Kunden. Es ist in der Fußballmeisterschaft genauso wie in der Verkaufsmeisterschaft. Am Ende zählt nur das Ergebnis. Am Ende zählt die Platzierung in der Meisterschaft, am Ende zählt die Zielerreichung und hier ist wiederum Kontinuität gefordert. Das heißt, einmal einen Kunden zu gewinnen, ist schön. Dieses Erlebnis wiederholen zu können, das ist dann die Leistung eines Spitzenverkäufers. Oder wie ich es immer sage, ein Spitzenverkäufer weiß immer, warum er nicht erfolgreich war. Er kennt also seinen Mangel, sein Gap, sein Verbesserungspotenzial. Aber er weiß auch, warum er erfolgreich war. Das heißt, er kann Erfolge auch wiederholen. Eine Verkäuferin weiß ganz genau, was war der Knackpunkt bei diesem Kunden. Und wenn ich einen ähnlich gelagerten Kunden wiederfinde, und den werde ich natürlich aktiv suchen, weil ich ja das Erfolgserlebnis gerade eben hatte, dann wende ich dieselbe Methode an. Dann habe ich sozusagen denselben Freistoßtrick auf Lager, um sicher ein Tor schießen zu können. Dann habe ich denselben Spielzug, der sich einmal schon bewährt hat, vielleicht in einer Variante, wiederum parat, um einen Kunden für mich zu gewinnen. Erfolgreiche Verkäufer scheuen nicht, dorthin zu gehen, wo es Schmerzen bereitet. Also sie betreuen nicht nur die Stammkunden, die natürlich auch, sondern sie entwickeln die Stammkunden auch noch weiter. Vielleicht auch in Geschäftsfelder, wo sie sagen, das könnte für uns ein bisschen eine Herausforderung sein, aber ich sichere mein Stammgeschäft ab, indem ich auch die Randbereiche abdecke. Und sie gehen natürlich Richtung Neukunden, Richtung Neukundenakquise, die für viele Verkäuferinnen und Verkäufer natürlich die Speerspitze des eigenen Erfolges ist. Sie trainieren auch, obwohl sie schon gut sind. So wie eine gute Fußballmannschaft, die gerade Champions League-Sieger geworden ist, wie zum Beispiel aktuell Real Madrid. Die werden nach der Sommerpause sofort wiederum mit dem Training beginnen, obwohl sie gerade erwiesenermaßen die beste Mannschaft in Europa gewesen sind. Dorthin gehen, wo die Schmerzen sind, heißt natürlich auch immer wiederum Training, Training, Training. Für Verkäufer bedeutet das auch das manchmal nicht ganz so heiß geliebte Videotraining, um sich selbst zu analysieren, wie man in der Argumentation vor Kunde unter einer entsprechenden Stressbelastung, die durch die Videokamera hervorgerufen wird, reagiert. Um dann immer wieder besser zu werden. Wenn Sie das möchten, wenn Sie mit Ihrem Team daran arbeiten möchten, ja, melden Sie sich einfach bei mir per Telefon oder per E-Mail. Die Kontaktdaten finden Sie am Ende dieses kleinen Videos. Ich würde mich freuen, wünsche Ihnen alles Gute, eine tolle Meisterschaft und viele Siege.